Атака психоза. Thank you. Camille. Ich schwöre dir, ich guck deine Mutter tot an. Thank you. Wir wangen über hochaktive Synapsen und Neuronen an eine Großhirndrüse, führen über Muskelstränge zur Krümmung von zwei in Chrom verzierten Pistolenabzügen, befindliche Zeigefinger, die dich mit Schrot durchsieben.

absurdes Verhalten. Oh.